hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Nürburgring! Rheinland-Pfalz-Finanzminister stand vor Gericht und hat wegen Veruntreuung 3 Jahre gekriegt. Aber er sagt Schuld, aber er keine, wenn nur eine kleine, zumindest nicht alleine. Ahnungslos an der Macht, hat's nur für den Beck gemacht. Ahnungslos an der Macht, hat ihn in den Knast gebracht. Netzfeld! Heartbleed heißt die Lücke in deinem Computer. Ein Loch ist im Rechner, lieber User. Und verkauft wird Googles Brille in den USA. Schau mich bitte nicht mehr an! Ja, immer mehr! Immer mehr! Steuerschwindler! Steuerschwindler! Es gibt so viele Selbstanzeigen wie noch nie. Ganz reizend! Vielen Dank für die Steuern! Vielen Dank, billig von euch! Spaß. Einfach SWR 3.